Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 150 mit The Young Rascals, Vanilla Fudge, The Chocolate Watch Band, The Lovin' Spoonful, The Temptations, Jimmy Cliff, David T. Walker, Cannonball Adderley und Bill Evans, The Modern Jazz Quartet, Magic Sam, Otis Rush, Little Walter und The Turtles. Trying to do to my head. Yeah. it's taken. When the big guys took me out stealing chickens, it was me calling, holding the bacon. When I'm dropping a piano from the 47th floor, I'm the guy underneath looking up. And when the tidal wave strikes 100 miles at sea, I'm always at the rail throwing up. We somehow would have met you anyhow. You fix it up and then the holy cow, you folks that all see me now. I was standing in the arch by the uptown restaurant a few frozen dinners ago, when I stumbled on a waiter full of crepe Suzettes, and I ran out the door playing bowl. Then I ran down to Chinatown, got some tough soy sauce, grabbed some meat, forgot had to go. When I got wiped out by a stray bean sprout, was landing on the floor. We took out, somehow would have met you anyhow. You fix it up and then the holy cow, you folks should ought to see me now. Fed up, I was up, throw my head off with a gun inside the cash box of a store. Then I thought I'd grab a pistol just in case I weren't successful, but instead I got my tie caught in the drawer. When you're riding down the road at 100 miles an hour and the guy ahead's hitching someplace, honey, don't you be surprised, I'll be wiping out my eyes if you pass me leaving dust in my face. We somehow would have met you anyhow. You fix it up and then the holy cow, you folks that ought to see me now. The Turtles aus Los Angeles öffneten mit Buzz Saw von 1968 die Pforten von Framatz Musikalisches Fundbüro. Lange Zeit dachte ich, diese Band hätte lediglich nur auf ihren Platten gesungen und der Hauptteil der Musik wäre dann von Studio-Musikern aufgenommen worden, ähnlich wie bei den späten Beach Boys, also nachdem diese ihre Surf-Musikphase beendet hatten. Dem war aber nicht so. Nein, die Turtles waren eine echte Band, auch im Studio, und spielten ihre Instrumente selbst, sogar schon bei ihren Hits It Ain't Me Baby von 1965 von Bob Dylan geschrieben oder Happy Together von 1967. Ähnliches kann man von den Young Rascals, später nannten sie sich nur noch The Rascals, sagen. Beide Bands existierten so in etwa im gleichen Zeitraum, gegründet noch in der ersten Hälfte der 60er Jahre, aufgelöst dann Ende der 60er beziehungsweise 1971 im Falle der Rascals. Wir hörten letztere mit You Better Run. Vanilla Fudge kam, genau wie die Rascals, von der Ostküste der USA, The Rascals aus New Jersey, Vanilla Fudge aus Long Island. 1967 gegründet, lösten sich dieser 1970 auf, hielten also ein Jahr länger durch als die Turtles, machten aber ein Jahr vor den Rascals schlapp. You Keep Me Hanging On ist eine Holland-Dossier-Holland-Komposition, erstmalig veröffentlicht von den Supremes 1966 und dann unter anderem von Wilson Pickett, Vanilla Fudge und Kim Wilde nochmals aufgenommen. Hört man schon die ersten Takte von der kalifornischen Band The Chocolate Watch Band, wird einem schnell deutlich, dass hier keine chartlesenden Studiomusiker zum Einsatz kamen, sondern es sich um eine echte Garagenband handelte. Ebenso wie die bereits erwähnten Bands existierte die Chocolate Watch Band circa von 1965 bis 70 zu guter Letzt wieder eine Band, die in den 60ern ein Hitlieferant war. Love and Spoonful aus dem Greenwich Village in New York City, Daydream, Summer in the City, Nashville Cats, Did You Ever Have to Make Up Your Mind, das waren nur einige Hits der Band. John Sebastian und Sal Janowski waren die Hauptköpfe von Love and Spoonful, die von 1964 bis 68 existierten. Das Lied Pow war die Titelmelodie des Kinofilms What's Up, Tiger Lady von 1966. Das war jetzt viel Information. Es folgt Musik von The Temptations, danach Jimmy Cliff und anschließend rede ich dann weiter. Hold it. Listen. 1968 gab es bei den Temptations ein neues Mitglied. Für David Ruffin, der eine Solokarriere anstrebte, kam Dennis Edwards von den Contours, bekannt auch durch Do You Love Me, hatte ich ja schon mal in einer Sendung gespielt. Damit einher ging ein Stilwechsel vom klassischen Soul zum psychedelischen Soul, der dann in den Funk überging. Psychedelic Shack von 1970 hat das Psychedelische ja schon im Titel und gab einem Album seinen Namen. Und auf dem Cover dieses Albums sehen die Temptations rein optisch schon ziemlich anders aus. Statt uniformer Anzüge war der Hippie-Look präsent. 1972 kam der Film The Harder They Come mit dem Sänger Jimmy Cliff in der Hauptrolle heraus. Jimmy Cliff war seit 1962 ein Sänger, der Schallplatten herausbrachte, erst lokal auf Jamaika. Ab 1967 war er dann international erfolgreich. Aus dem Soundtrack The Harder They Come hatte ich Sittin' in Limbo für diese Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro ausgewählt. Never Can Say Goodbye wurde 1970 ursprünglich für die Supremes geschrieben, die ja auch ohne Diana Ross weitergemacht hatten. Allerdings waren es die Jackson 5 mit Michael Jackson, die das Lied 1970 als erste einspielten und sangen. 1974 wurde dann in einer Disco-Version von Gloria Gaynor ein Dancefloor-Superhit daraus. Vorher aber spielte der Gitarrist David T. Walker 1973 Never Can Say Goodbye als Instrumentalversion ein und genau diese Version gibt es jetzt für die Ohren. Thank you. Im Sommer 1958 war nicht nur der Pianist Bill Evans Mitglied der Miles Davis Band, sondern ebenso der Altsaxophonist Cannonball Adderley. Beide hören wir gleich mit der Miles Davis Komposition Nardes, die dieser übrigens nie selbst aufnahm. Außerdem dabei Trompeter Blue Mitchell, Bassist Sam Jones und Philly Joe Jones am Schlagzeug. Das Ganze erschien 1958 auf der LP Portrait of Cannonball. Thank you. Noch ein Nachtrag zum eben gehörten Stück Nardis, komponiert von Miles Davis. Eine typische Form von 32 Takten, zweimal ein A-Teil, einmal ein B-Teil und dann nochmal der A-Teil. Stilistisch schon ein modales Jazzstück, das heißt Tonleitern bzw. Kirchentonleitern sind jetzt ein Schwerpunkt und Miles Davis reichten diese Kirchentonleitern nicht mal aus. Sieben hätte er zur Verfügung gehabt, sodass er einfach zwei Varianten davon für Nardis nutzte, nämlich phrygisch dominant und die sogenannte Minor Gypsy Scale, die im Flamenco ihren Ursprung hat, dort, wo man sich vermutlich früher einmal nur wenig oder gar nicht um Harmonielehre kümmerte. Jetzt ist das dort dank Musikschulen und YouTube und Co. Wohl auch schon nicht mehr so, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Nun eine frühe Aufnahme vom Modern Jazz Quartett, aber schon mit Connie Kay statt Kenny Clarke an den Drums. I Remember April aus dem Jahre 1955. Thank you. Live-Aufnahmen unterschiedlicher Art, die aber in den 30er Jahre geborene Gitarristen als Hauptakteure hatten. Magic Sam Madgett nahm ebenso wie sein Gitarrenkollege Otis Rush in den 50er Jahren für das Cobra-Label in Chicago auf und Looking Good war 1968 Teil des Live-Programmes von Magic Sam, das natürlich eine Variation von John Lee Hookers Boogie Shillin ist. Hier präsentierte Magic Sam seine Shownummer noch im kleinen Rahmen in einem Club in Chicago. Bereits im Jahr darauf, 1969, präsentierte er unter anderem dieses Stück auch in einem Konzertrahmen auf der 1969er American Folk Blues Festival Tour. Leider starb er noch überraschend im gleichen Jahr, sodass er nicht mehr Teil der Festivals und großen Konzerthallen wurde. 1966 war ja Otis Rush ebenfalls Teil einer American Folk Blues Festival Tour gewesen. 1975 hören wir ihn unter anderem mit dem zweiten Gitarristen Jimmy Johnson, einem Bruder Syl Johnsons, live in Japan. Das Stück Crosscut Saw spielte um 1940 Tommy McLennan ein, und zwar als Country Blues. In den 60er Jahren brachte es dann Albert King im Soul Sound von Stax Record einem weißen Rockpublikum näher. Thank you. Drag me across your love. I'll cut your wool so easy. You can't help but say I saw. Now some call me Woodcutting Sam, some Woodcutting Jim. The last girl I cut wood for, she wants me back again. I'm a crosscut saw. Drag me across your love. I'll cut your wool so easy, you can't help but say I saw. I've got a double blade axe that really chops wood. You don't believe what I'm saying? Bury me in your wood. I'm a crosscut saw. Drag me across your lawn. I'll cut your wood so easy, you can't help but say I saw. Thank you. weil wir gerade beim Blues und in den 30er Jahren geborenen Musikern, die Teil der Chicagoer Szene waren und mit dem American Folk Blues auf Tour gingen, sind, kommt nun last but not least Little Walter Jacobs zum Zug. Juke war 1952 sein erster großer Hit. Damals spielte er noch in der Muddy Waters Band Mundharmonika. 1967 tourte er mit dem erwähnten Festival durch Europa, aber auch er starb bereits im Jahr darauf, nachdem er bei einer Schlägerei tödlich verletzt wurde. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und nun kommt Little Walter mit Juke.